Weiße Magie und der Übergang zu einer anderen Erde. Wir haben wiederholt gesagt, dass es den Anhängern Hitlers möglich war, die geistigen Grundlagen einer andersartigen Wissenschaft und Technologie wiederzuentdecken. Das dürfte wohl erst dann geschehen sein, nachdem die eingeweihten Hitler-Anhänger durch das Auffinden des katharischen Grals in den Pyrenäen, des Grals der Templer und der Westgoten, des Steins von Hyperborea, es gelungen ist, dessen Botschaft zu entziffern, um sodann völlig im Bunde des goldenen Bandes kosmischer Macht und Magie aufzugehen. Ist dies geschehen, und es gibt gute Gründe dafür, das anzunehmen, dann bewirkt das geistige Wissen von dem Kreisen des unerschaffenen Lichtes, welches jegliche Erdenschwere und jegliche materielle Gewicht überwindet, ein sofortiges Versetzen auf eine andere Erde, ein Aufgeben des Kampfes hier und der Machtansprüche innerhalb der drei Dimensionen, um den Krieg in einem anderen Sinne und einer anderen Dimension fortzusetzen. Es ist die Botschaft von der Macht, die aufgenommen worden ist, die Botschaft von der luziferischen Liebe und Schönheit vom Morgenstern. Es ist die Macht, die in dem Moment eingreift, um die Gerechten, die übrig gebliebenen Helden zu erretten, wo alles bereits verloren scheint. Es ist das letzte Bataillon, das mit einer höheren Energieschwingung zu dem Zeitpunkt in den Kampf eingreift, wo sich als scheinbar unvermeidlich die Nacht der Dunkelheit, Sklaverei, der Zersetzung des Planeten immer weiter ausbreitet. Für die Katharer hieß der Demiurg der verstofflichten Erde Jehova. Er wäre somit der Fürst der Sklaverei, der sich durch seine Gefolgsleute in einer Welt der Sklaven verewigen möchte. Nach der klassischen Formel verschwindet der Rabbi Löw, der Schöpfer des Golem, zusammen mit seinem Geschöpf in dem schrecklichen kosmischen Hohlraum der Katastrophe. Am 13. Februar 1945 hat Hitler noch kurz vor dem Ende in Berlin gesagt: Wenn ich diesen Krieg gewinne, dann werde ich der jüdischen Weltherrschaft ein Ende bereiten. Dann werde ich ihm einen tödlichen Schlag versetzt haben. Wenn ich ihn verliere, dann wird der Triumph nur von kurzer Dauer sein. Nach Oberstleutnant Byrd hat Rudolf Hess in Nürnberg erklärt: Es gibt eine Macht, die der Macht des Judentums überlegen ist. Seine Kameraden stimmen dem zu. Diese Macht ist die weiße Magie. Sie bereitet die neue Erde vor, am Ende der Involution, der Verstofflichung und des vierten oder des dunklen Zeitalter des Manvataras. Kalpas, Manvataras und Yugas. Die Hartnäckigkeit der Juden, mit der sie sich des irdischen Jerusalems, des sekundären geistigen Mittelpunktes, des Widerscheins des wirklichen Salem bemächtigen wollen, kann sowohl im Äußeren als auch im Inneren einen neuen Untergang von Atlantis hervorrufen. In seinem Buch »Der König der Welt« schreibt René Guénon, dass Agarthi nicht immer unter der Erde in einem Berge war. In den ersten Epochen oder Yuga war es auf der Erdoberfläche sichtbar, es erhob sich über dem Polarberg. Vor nur 6000 Jahren, zu Beginn des Kali-Yuga, hat sich nach F. Ossendowski in »Tiere, Menschen und Götter« Agartha oder Agarthi unter die Erde verlagert, sich verborgen. Agartha wird am Ende des Kali-Yuga und zu Beginn des neuen Manvataras wieder an die Oberfläche kommen. Die Menschen werden wieder jung werden, behauptete Solon. Sie werden das Paradies wieder erlangen. Der Name Agartha bedeutet auch unzugänglich. Als man die Stadt auf der Erde noch sehen konnte, trug sie einen anderen Namen, und zwar hieß sie nach R. Guénon Paradesha. Wir sagten schon, dass dieser Name die Bedeutung von hochgelegene Region hat. Und sie hat sich tatsächlich auf dem Pol befunden, auf den Hügeln des Paradieses, die Dante anführt. Das behaupteten auch die Araber, wenn sie sich auf den Berg Quaf bezogen. Aber heute, weder zu Lande noch zu Wasser, wirst du den Weg finden, der in das Gebiet der Hyperborea führt. Wir sind im Kali-Yuga. In einem Manvantara sind auch vier Zeitalter oder Yugas enthalten. Im gegenwärtigen Manvantara entspricht das erste Yuga dem goldenen Zeitalter, von dem Hesiod spricht, dem Satya-Yuga. Das zweite entspricht dem silbernen Zeitalter, dem Treta-Yuga, das dritte dem bronzenen Zeitalter, dem Dwapara-Yuga, und das vierte ist das eiserne Zeitalter, das Kali-Yuga, die dunkelste Epoche, denn Kali ist die schwarze Göttin der Zerstörung und bedeutet den weiblichen Aspekt des Zerstörers Shiva. In der Edda nennt man das dunkle, das eiserne Zeitalter Kali-Yuga die Wolfszeit. Für die orphischen Pythagoreer ist es das dionysische Zeitalter, Dionys ist Shiva. Der Beginn des Kali-Yuga ist ungefähr da anzusetzen, wo im griechisch-lateinischen Altertum die Heldentaten von Herkules, Herakles und die anderen großen Träume Jasons in Vergessenheit geraten. Ein Kalpa umfasst 14 Manvantaras. Der polare Ursprung der Veden. Nach dem Hinduismus gab es zu der Zeit, als die Stadt noch auf der Oberfläche sichtbar war, nur eine Kaste, die man Hamsa nannte. Diese Vokabel weist auch auf einen Zustand oder Eigenschaft hin, ähnlich dem Salem, der allem vor dem Abfall in die Verstofflichung eigen war. Im Tantrismus ist es die Vermählung der Gegensätze, die Vereinigung von Ida und Pingala in Suzuma, dem Androgyn, dem Ardhanariswara. Dann wird man zum Ativarna, zum Kastenlosen. Wir haben gesehen, dass sich mit dem Abstieg der Arier hinunter in den Süden die Einrichtung des Kastensystems als unerlässlich erwies, wobei sie die Bewahrung der Erinnerung an die Urliebe, an den Ursprung, an die Minne im Sinne hatten. Die Hindu-Politiker und Schriftsteller Bal Gangadhar Tilak findet im Rigveda, das nach seiner Ansicht vor mehr als 5000 Jahren vor unserer Ära aufgezeichnet wurde, Beweise dafür, dass die Arier polaren Ursprungs waren. Vor dieser Zeit wurden die Veden mündlich überliefert. Ich habe in Südindien junge Brahmanen gesehen, die tausende von vedischen Versen aus dem Gedächtnis hersagen konnten. Das Wort Veda kommt von der Sanskritwurzel Vid, was so viel bedeutet wie sehen, etwas durch unmittelbare Schau kennen. Rishi ist einer, der gesehen hat. Es sind die Rishis, die die Veden erschaut, erfasst haben. Jung sagte, dass den Hindus die Ideen erscheinen, sie denken sie nicht. Der westliche Mensch denkt sie wohl oder er glaubt, sie zu denken. Deshalb verfügt er weder über ein Wissen noch eine unmittelbare Schau vom Sein. Er deutet die Dinge vernunftgemäß, rationalistisch. In seinem Buch »The Arctic Home of the Vedas«, die arktische Heimat der Veden, das 1956 erschienen ist, setzt sich Tilak gründlich mit dem Thema des polaren Ursprungs der Veden auseinander. Seine früheren Veröffentlichungen zu diesem Thema fanden jedoch schon zu Beginn des Jahrhunderts statt. Als die Stadt noch sichtbar war und die Götter und Halbgötter mit den Sterblichen zusammenlebten, war auch das Vril, das Organ, das es ermöglichte, mit der übersinnlichen Welt in Verbindung zu treten, diese blitzartig wirkende Kraft in den Körpern der Erdbewohner noch wirksam. Dadurch war es möglich, die Stadt zu sehen und in sie einzutreten. Zusammen mit Agarthi verschwindet jedoch die Vril-Kraft. Sie geht ebenfalls in die Wurzel der Polarachse des Lebensbaumes, der Wirbelsäule der Erde ein. Aber zusammen mit der Stadt und bei der Wiederkehr des goldenen Zeitalters, nachdem die dunkle Erde verschwunden sein wird, kehrt sie wieder auf die Oberfläche zurück.